sucht den Zuflucht auf dem Mond. Doch selbst der Mars ließ sie unbelohnt. Sie blickten immer weiter hinaus. Doch sämtliche Planeten schieden aus. Sie waren zu heiß, zu kalt, zu klein. Ohne Atmosphäre und nur Gestein. Ihnen fehlte Wasser, fehlte Luft. Jeder Planet am Ende nur eine Gruft. Doch als man das Wurmloch Spaceship erfand, war jede Entfernung als Hindernis gebannt. Und so machten sie sich auf zum Planeten RG3. Weil diese die Meeren wohl ähnlich sei. Selbstsucht ist